4. Nomen mit Pluralformen. Sprechen Sie laut nach. Das Lernplakat. Die Lernplakate. Die Regel. Die Regeln. Die Tafel. Die Tafeln. Das Buch. Die Bücher. Der Stuhl. Die Stühle. Der Schwamm. Die Schwämme. Das Heft. Die Hefte. Der Tisch. Die Tische. Die Tasche. Die Taschen. Die Lampe. Die Lampen. Das Handy. Die Handys. Das Foto. Die Fotos. Der Kuli. Die Kulis. Der Radiergummi. Die Radiergummis. Die Lehrerin. Die Lehrerinnen. Die Kursteilnehmerin. Die Kursteilnehmerinnen.